Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Zweites Buch, Barock und Rokoko. Vom 30-jährigen Krieg bis zum 7-jährigen Krieg. Willkommen zur 29. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Anlässlich dieser prächtigen Primzahl und eingedenk des heute Nacht treuenden Jahreswechsels möchte ich mich, den allgemeinen Usancen folgend, einem kurzen Rückblick hingeben. Seit Beginn dieser Sendereihe, Oktober 2008, werden mit Ende der heutigen Folge 44 Sendungsgäste mehrerlei Geschlechts, 436 von insgesamt 1523 Seiten, die der Text in der aktuell erhältlichen Sonderausgabe des C.A. Beck Verlags abzüglich Inhaltsverzeichnis, Zeittafel, Namensregister und Ulrich Weinzierls Nachwort umfasst, das heißt etwas mehr als ein Drittel des Werkes, gelesen und kommentiert haben. Diesen 44 bisherigen Sendungsgästen möchte ich an dieser Stelle meinen herzlichen Dank aussprechen. Ohne Sie und Ihre Bereitschaft, unentgeltlich mitzuwirken, gäbe es diese Reihe nicht. Und vermutlich gäbe es sie auch nicht, wären da nicht Kurt Raubal und Michaela Stankowski gewesen, die beide kräftigen Anteil an ihrer Entstehung haben. Die Vorbereitungszeit eingerechnet, sind es nun ziemlich genau 2 Jahre, die ich gewissermaßen mit diesem Buch lebe. Und ich kann sagen, dass ich von jedem und jeder einzelnen der 44 Leserinnen etwas Neues über den Text erfahren habe. Nicht zuletzt möchte ich mich auch bei allen Hörer und Ihnen für Ihr Interesse bedanken. Ich möchte nicht behaupten, von Zuschriften überschwemmt worden zu sein, aber es erreichen mich doch immer wieder, bislang erfreulicherweise durchwegs grundsätzlich positive Reaktionen, was meiner Motivation doch einigen Auftrieb verleiht. Wer mir die Meinung sagen will, erreicht mich am besten entweder per E-Mail unter der zugegeben etwas anmaßenden, aber angenehm leicht zu merkenden Adresse friedell@o94.at oder per Briefpost, vulgo Snail Mail, zu richten an Herbert Gnauer, CO Orange 94.0, Klosterneuburger Straße 1, 1200 Wien. Selbstverständlich sind mir auch kritische Anmerkungen willkommen. E-Mail- und Postadresse finden sich übrigens sowohl auf dem Website von Orange 94.0 unter http://o94.at als auch auf der Seite der Sendereihe unter http://no-na.net, wo auch alle bisherigen Ausgaben der Sendereihe online nachgehört werden können bzw. zum Download bereitstehen und oder auch Passwort des vergangenen Jahrzehnts als Podcast abonniert werden können. Was das ist, wie es geht etc. ist eben da unter http://no-na.net erklärt. Einfach nona.net aufsuchen und auf das Link Friedell Kulturgeschichte der Neuzeit klicken. Nun aber zur heutigen Sendung. Zu meiner großen Freude darf ich diesmal Otto Tausig als Studiogast ankündigen. Bedauerlicherweise ist ein Teil des Interviews mit ihm vom Lärm eines Baggers untermalt, was vielleicht den Hörgenuss ein wenig trüben mag, seiner Erzählung aber keinen Abbruch tut. Ich ersuche daher, diesen kleinen Schönheitsfehler nachsichtig zu entschuldigen, womit ich das Wort endgültig Otto Tausig übergeben möchte. Germanische und romanische Kultur. Obgleich sich die damaligen Menschen auf ihre gesellschaftlichen Formen und Fertigkeiten besonders viel zugute taten, war doch das deutsche Leben niemals loser, lockerer, unbeherrschter als gerade zu jener Zeit. Eine wirkliche Gesellschaft, wie sie die romanischen Völker immer besaßen, hat ja in den germanischen Ländern niemals bestanden und am wenigsten in Deutschland. Niemals gab es auf deutschem Boden einen allgemeinen Schönheitsstil des öffentlichen Lebens, eine allgemeine Kunst des Betragens, der Urbanität, der Unterhaltung, eine allgemeine Reinheit und Gefälligkeit der Rede, der Schrift, des Geschmacks. Dieser vielgerühmte Vorzug der Romanen hat jedoch auch seine Schattenseiten. Er ist begründet in einem Mangel an innerer Freiheit und Individualität. Hohe Gesamtkultur setzt annähernde Gleichförmigkeit der Menschen voraus, nämlich den gemeinsamen Willen, sich auch im Geistigen gewissen Konventionen, Traditionen, Gesetzbüchern, Reglements zu unterwerfen. Hieraus ergibt sich nun ein bemerkenswerter Gegensatz zwischen den germanischen und den romanischen Kulturen. In Italien, in Spanien, in Frankreich herrscht ein höherer Kollektivgeist. Und dementsprechend gibt es dort kaum die Erscheinung des verkannten Genies. Aber dafür sehen wir das Genie dort nicht so oft über die ganze Menschheit hinausragen wie in England, Deutschland, Skandinavien. Diese Länder besitzen ein tieferes Gesamtniveau. Ihre großen Geister werden überaus langsam, nicht selten erst nach ihrem Tode begriffen. Aber Erscheinungen von allerhöchstem Range wird man auf romanischem Boden weniger häufig begegnen. Und ebenso schwer wird sich dort ein Großer finden lassen, der auf sein eigenes Volk herabblickt, sich in seinem Vaterlande wie im Exil fühlt und seine Versteher im Ausland gesucht hätte, was aber bei den germanischen Genies fast die Regel ist. Man denke an Friedrich den Großen, Schopenhauer, Nietzsche, Händel, Beethoven, Strindberg, Ibsen, Shaw, Byron und viele andere. Dante blieb auch verbannt, sein Leben lang Florentiner. Voltaire blickte Tag und Nacht aus seinem Schweizer Asyl sehnsüchtig nach Frankreich. Descartes hat in seiner frei gewählten holländischen Einsiedelei immer nur für seine Pariser Freunde meditiert. Victor Hugo hat auf Guernsey nur für Frankreich und über Frankreich geschrieben und überhaupt niemals wäre irgendein italienischer, spanischer, französischer Künstler oder Denker auf den für ihn wahnwitzigen Gedanken gekommen, für etwas anderes leben und schaffen zu wollen als für sein Land, seine Hauptstadt, sein Volk, seine Kultur. Dies alles kommt aber eben daher, dass, wie wir schon im Abschnitt über die italienische Renaissance hervorgehoben haben, bei den Romanen der große Mann, der zusammengefasste Ausdruck, die Essenz seines Volkes ist. Bei den Germanen aber nicht. Wie aber in Natur und Geschichte nach dem großen Gesetz der Aktion und Reaktion scheinbare Schädigungen und Attacken immer wieder ausgeglichen, ja überkompensiert werden, so steigert sich auch in diesem Fall das Genie bisweilen gerade durch den stumpfen oder aggressiven Widerstand der Umwelt zu Kraftleistungen, die es sonst nirgends erreicht. In Descartes, Calderon, Balzac, Verdi kulminiert die Rasse, in Kant, Shakespeare, Goethe, Beethoven, die Menschheit. Das alamodische Wesen. Es versteht sich von selbst, dass in jener sterilsten Periode, die Deutschland erlebt hat, alle entscheidenden Anregungen in Literatur, Kunst, Luxus, Sitte vom Ausland kamen. Das Ideal der Zeit war der Homme du Monde, honnête homme, Monsieur à la mode genannt. Man bezeichnet daher das ganze Treiben mit Vorliebe als alamodisches Wesen. Der stärkste fremdländische Einfluss kam aber damals noch nicht von Frankreich, sondern von Holland. Die Kavaliertour ins Ausland, die für jeden, der mitreden wollte, unerlässlich war, ging zumeist nach den Niederlanden. Andererseits klagt schon der deutsche Satiriker Moscherosch sehr drastisch über die allgemeine Französisierung. Oh, ihr mehr als unvernünftigen Nachkömmliche! Welch unvernünftige Tier ist doch das, um anderen zu gefallen, seine Sprache und Stimme änderte. Hast du je eine Katze, dem Hunde zu gefallen, bellen? Einen Hund, der Katze zu lieb mauchzen hören? Nun sind wahrhaftig in ihrer Natur ein deutsches, festes Gemüt und ein schlüpfriger, welscher Sinn anders nicht als Hund und Katze gegeneinander geartet und gleichwohl wollet ihr, unverständiger als die Tiere, ihnen wieder allen Dank nacharten? Hast du je einen Vogel blären, eine Kuh pfeifen hören? Die Briefsprache der Adeligen ist bereits durchwegs französisch. Und von Adel war eigentlich jedermann, denn es war ungemein leicht, sich den Adelstitel zu verschaffen, entweder durch Kauf oder durch Verdienste um irgendeinen kleinen Duodezfürsten. Dieser Briefadel, der vom Uradel ebenso heftig wie erfolglos angefochten wurde, umfasste schließlich alle oberen 10.000. Von hier datiert die in Österreich bis in unsere Tage festgehaltene Sitte, jeden gut angezogenen Menschen mit Herr von anzureden. Noch weiter ging man in Italien, wo man jeden Angehörigen der besseren Gesellschaft zum Marchese beförderte. In diesem Streben nach äußerer Nobilitierung bei fortdauernder innerer Vulgarität kündigt sich der Servilismus an, der bald zur hervorstechenden Signatur des sozialen Lebens werden sollte. Die Reputation, die Honnêteté, gilt nunmehr als alleiniger Wertmesser und ihre Reversseite ist die Fuchsschwänzerei, das Kriechen vor dem Hof, der Bürokratie und jedem, der eine Staffel höher steht. Die Kunst des artigen Benehmens und der wohlgesetzten Rede lehrten ganz grob und mechanisch die Komplimentierbücher. Und was die Franzosen schon damals leicht, anmutig und natürlich trafen, sucht man in Deutschland auf eine sehr plumpe, philiströse und abgeschmackte Weise nachzuahmen. Vor allem huldigt jedermann einem affektierten und in dieser Winkelwelt höchst deplaciert wirkenden Aristokratismus. Das Degentragen wird allgemein. Als man es den Studenten in Jena verbot, machten sie den Witz, sich die Degen auf Karren nachfahren zu lassen. Für besonders vornehm galt auch der möglichst häufige Gebrauch des Zahnstochers. Die Konversation war trotz all diesen Edukationsmitteln höchst trocken und langweilig. In größeren Gesellschaften herrschte die geistlose Methode, ein bestimmtes Thema aufzuwerfen und jeden der Reihe nach seine Ansicht sagen zu lassen. Reden und Gegenrede bestand zumeist im Austausch einstudierter, hochtrabender Redensarten, bei denen niemand etwas dachte oder empfand. Lernte ein Jüngling ein Mädchen kennen, so war sie sogleich eine Pallas Athene, anbetungswürdige Göttin und hochtugendselige Nymphe. Bei der Verlobung gehörte es zum guten Ton, dass beide Teile einander in endlosen Stereotypenphrasen versicherten, dass sie dieser Ehre nicht würdig seien. Unter diesem betonten Formalismus gewannen die geringfügigsten Umstände eine ungeheure Wichtigkeit. Ein großes Problem war es, ob man einem bestimmten Gast ein Taburett oder einen Fauteuil zum Sitzen anbieten solle. Jahrelang wurde darüber gestritten, ob die Kutschen der höheren Gesandten, auch wenn sie leer seien, den Vorrang vor denen der niederen Gesandten hätten, wenn diese in persona darin säßen. Und endlose Debatten erfüllten den Reichstag, als die fürstlichen Gesandten den Kurfürstlichen das Recht beschritten, als einzige ihre Stühle auf den Teppich des Konferenzsaals zu stellen, bis schließlich entschieden wurde, dass es ihnen gestattet sein soll, wenigstens die Vorderfüße ihrer Sessel auf die Fransen des Teppichs zu setzen. Schon in der merkwürdig verschnörkelten, wie aus lauter Initialen zusammengesetzten Schrift zeigt sich der Charakter der Zeit. Ebenso in den Adressen und Briefköpfen. Die einfache Anrede Herr genügte nicht mehr. Man schrieb dem hochwohlgeborenen Herrn Herrn. Und die offizielle Anrede des Reichskammergerichts zu Wetzlar lautete: denen hoch- und wohlgeborenen, edlen, festen und wohlgelahrten, dann respektiven hochgeborenen, hoch- und wohledelgeborenen, respektive ihre kaiserlichen und königlichen katholischen Majestät verordneten wirklichen geheimen Räten, dann des löblichen kaiserlichen und Reichskammergerichts zu Wetzlar, fachverordneten Kammerrichter, Präsidenten und Beisitzern, unserem besonders lieben Herrn und lieben Besitzern, Besonderen, dann hochgeehrtest und respektiv freundlich vielgeliebten und hochgeehrten Herrn Vettern, dann hoch und vielgeehrten wie auch weiters respektive in sonders hochgeneigt und hochgeehrtesten Herrn. Die Freude am fremdklingenden und aufgedonnerten zeigt sich auch in der Latinisierung der Namen, die früher nur von den Humanisten geübt, jetzt allgemeine Mode wird. Es will keiner mehr Rosskopf heißen, sondern Hypocephalus. Nicht Schütz, sondern Sagittarius, sagt Moscherosch. Und damals sind jene vielen Textor, Molitor, Faber, Sartorius entstanden, die ursprünglich ganz schlicht Weber, Müller, Schmidt und Schneider hießen. Trompeter von Säckingen. Auf das Kostüm hat zunächst natürlich der Krieg eingewirkt. Die spanische Tracht, deren gepresste Steifheit wir im vorigen Buche kennengelernt haben, war für Soldaten unbrauchbar. Da aber in jener Zeit überhaupt das Militär den Ton angab, so wurde die Kleidung allgemein bequemer, handfester, kriegerischer. Man trägt weite, sackartige Hosen, hohe, spornklirrende Kanonenstiefel, mächtige Stulpenhandschuhe, große, herausfordernde Filzhüte mit wippender Feder und breiter, auf einer Seite hochgeschlagener Krempe. Flache, weiße Umlegkragen und den Degen im rasselnden, metallbesetzten Bandelier. Es ist im Wesentlichen das Kostüm, das noch heute die Chargierten der Studentenverbindungen bei festlichen Anlässen anzulegen pflegen. Außerdem jedermann bekannt aus den billigen und süßen Buntdrucken, die die 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts in Form von Romanen und Opern produziert haben. Und deren berühmtestes Exemplar wohl Nesslers Trompeter von Säckingen sein dürfte. Es ist bemerkenswert, wie es die verklärende Macht des historischen Rückblicks hier verstanden hat, eine der rohesten, poesielosesten und banalsten Kulturperioden mit dem Schimmer der Romantik zu umkleiden. Das Haar, das infolge der spanischen Mühlsteinkrause notgedrungen kurz war, trägt man nun wieder in langen, freien Locken, den Schnurrbart hochgezwirbelt und dazu anfangs den Knebelbart, der aber im Laufe des Krieges aus der Mode kommt. Auch hier ist der entscheidende Gesichtspunkt das Provokante, Schneidige, Martialische. Um diese Wirkung möglichst vollkommen zu erreichen, bediente man sich schon damals der Schnurrbartbinden und dunkler Färbemittel, die den drohenden, finsteren Eindruck unterstreichen sollten. Das Ideal ist mit einem Wort der Bramarbas, der aber sehr bald zur lächerlichen Figur wird. Von Gryphius im Horribilis Gribifax, nicht ohne einen gewissen schleppenden Humor geschildert, in der französischen Literatur durch die Figur des Capitaine Rodomont verewigt, dessen Geburtsort nach Spanien, dem Lande der größten Renommisten und Scharfmacher, verlegt ist. Und schließlich der Commedia dell'arte, als die stehende Maske des Capitano einverleibt, dessen Aussehen und Wesen die genaue Karikatur des damaligen Typus ist. Er hat einen Bart wie ein Luchs, einen riesigen Stoßdegen, handgroße Sporen und einen schreckenerregenden Federhut und spricht ununterbrochen von Krieg, Duellen, verführten Weibern und abgehauenen Gliedmaßen. In Wirklichkeit interessiert er sich aber nur für Küchengerüche und Weinflaschen und macht sich bei dem geringsten verdächtigen Geräusche aus dem Staube. Die Damen trugen Korsetts mit Stahlschienen, verzichteten aber auf den Reifrock, der einem weiten, faltenreichen Schoß weicht. Dafür wurde es Mode, mehrere verschiedenfarbige Unterröcke übereinander zu tragen. Das Haar wurde ähnlich wie das männliche getragen, nur in Lockenbündeln geteilt und rechts und links über die Ohren fallend. Übrigens wechselte die Frisur in ihren Einzelheiten in der Anordnung der Stirn- und Schläfenlöckchen und des Scheitels ungemein rasch und ebenso die Barttracht der Männer. Der Schnurrbart ist zuerst mächtig und ausladend, später nur eine dunkle Linie auf der Oberlippe, schließlich besteht er bloß aus zwei Punkten rechts und links von der Nase. Die Gestalt des Huts änderte sich fast alle Vierteljahre. Er sieht abwechselnd aus wie ein Buttertopf, ein Holländerkäse, ein Zuckerhut, ein Kardinalshut. Auch die Farben sind großen Wandlungen unterworfen. Anfangs werden die starken und lärmenden bevorzugt, später die zarten und gebrochenen, wie Bleu Morand und Isabelle. Eine ebenso große Vielfältigkeit zeigten die Knöpfe, Tressen und Rosetten in ihren oft abenteuerlichen und aufdringlichen Formen und die reichen Spitzeneinfassungen am Kragen und an den Stiefelschäften. Tabak und Kartoffel. Zwei andere Modeartikel, wenn man sie so nennen kann, fanden damals in Deutschland ebenfalls Verbreitung. Der Tabak und die Kartoffel. Die Tartuffelfrucht, von der man zuerst glaubte, das Essbare an ihr sei die Samenkapsel, wurde von Walter Raleigh nach Irland gebracht, wo sie zuerst wenig Beachtung fand, später aber das bevorzugte und leider nicht selten alleinige Volksnahrungsmittel wurde. In Frankreich galt sie lange Zeit nur als Leckerbissen, was sie ja auch tatsächlich ist. In Deutschland bürgerte sie sich durch die Not des Krieges rascher und widerstandsloser ein als anderwärts. Und seither ist sie infolge ihrer Nahrhaftigkeit, obgleich sie bei ihrem relativ großen Stärkegehalt fast gar kein Eiweiß besitzt und daher nur als Zusatzgericht in Betracht kommt, ihres leichten Anbaus und ihrer unerschöpflichen Küchenverwendbarkeit die Lieblingsspeise der Deutschen geworden, die für ihn dieselbe Bedeutung hat wie die Feige für den Kleinasiaten, der Reis für den Japaner und die Tomate für den Italiener. Das Tabakessen, wie man das Kauen, das Tabaktrinken, wie man das Rauchen damals nannte, und das Schnupfen, das heißt die feinste Form des Tabakgenusses galt, gelangte von England über Holland und Frankreich nach Deutschland, wo die Pfeife bald zum unentbehrlichen Inventarstück des Soldaten, Studenten und Stutzers wurde und selbst von den Damen geschätzt zu werden begann. Natürlich bemächtigten sich sogleich die Satiriker in ihrer groben und salzlosen Art des aktuellen Themas. Während die Ärzte die Krankheiten, die Prediger die Höllenstrafen schilderten, die die neue Unsitte im Gefolge habe. Mit dem Erfolg, den solche Warnungen vor modischen Vergnügungen zu allen Zeiten gehabt haben. Urban VIII. Erließ gegen das Schnupfen sogar eine Bulle, und in Russland kam man auf den liebenswürdigen Gedanken, es dadurch zu verhindern, dass man seinen Anhängern die Nase abschnitt. Aber schon während der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts gab es in Europa Tabakkulturen und allenthalben Tabagien, besondere Lokale, wo man alle nötigen Einrichtungen vorfand, mit deren Hilfe man das begehrte Kraut ungestört essen, trinken und wieder von sich geben konnte. Und sehr bald versöhnte sich auch der strenge Absolutismus mit dem neuen Höllenlieferanten, indem er ihn durch Steuern und Monopole zu einer sehr ergiebigen Finanzquelle machte. Die Poeterei. Ungehobelt und verschnörkelt, lärmend und koloriert, eine Mischung aus Rohheit und Geziertheit ist auch die Literatur jener Periode. Zur Reinigung der Sprache von den zahlreichen spanischen, italienischen und französischen Brocken wurden zwei große literarische Vereine gegründet, 1617 die Fruchtbringende Gesellschaft oder der Palmenorden, 1644 die Pegnitz-Schäfer oder der gekrönte Blumenorden. Aus dem Kreise des Letzteren ging der berühmte Nürnberger Trichter hervor. Poetischer Trichter, die deutsche Dicht- und Reimkunst in 6 Stunden einzugießen. Aber der Purismus, den diese Reformer so eifrig betrieben, war nichts als gewendete Kauderwelscherei. Der rabiateste von ihnen, Philipp von Zesen, begnügte sich nicht damit, alle Fremdwörter zu exkommunizieren, sondern wollte auch den griechischen Göttern nicht ihre ehrlichen Namen lassen, indem er Pallas in Klugine, Venus in Lustine, Vulkan in Glutfang verdeutschte und duldete nicht einmal gute deutsche Lehnwörter, indem er Fenster in Tageleuchter, Natur in Zeugemutter und sogar Kloster in Jungfernzwinger übersetzte. eine besonders grausame Maßregel, durch die die ohnehin schon durch ihre Lehnwortbenennung kompromittierten Mönche auf die Straße gesetzt werden. Die Poesie ist von einer gedankenlosen und kunstlosen Bildermechanik beherrscht. Sie wird zu einer Art kindischem, primitiven Mosaik- und Legespiel. Es bildete sich nämlich eine Dichterei heraus, die für jede Vorstellung eine bestimmte Vokabel als die poetische einsetzte und zu jedem Substantivum ebenso automatisch bestimmte Beiwörter als die schmückenden hinzutut. Eine nur fürs Auge berechnete, konventionelle und äußerliche, leere und gefallsüchtige, im toten Arrangement von Farben, Finessen und Falten aufgehende Wortschneiderei. Die Reimpaare Hans Sachsens und der Meistersinger für den damaligen noch wenig differenzierten Seelenzustand, eine sehr adäquate Ausdrucksform, wurden verpönt und als Knüttelverse verhöhnt. Der französische Alexandriner, im Deutschen ganz unmöglich, stelzt und stolziert wie ein klappernder Storch daher, die hölzerne Gravität und Wichtigtuerei verbunden mit der Sucht, durch Überschwang und gemachte Exaltiertheit um jeden Preis Eindruck zu erwecken, hat zur Folge, dass die Produkte jener Zeit für uns großenteils zur humoristischen Literatur gehören. Bei Lohenstein schildert zum Beispiel der Held seine Gemütsverfassung in folgendem Monolog. »O, hätte je mein Blut des Sinans Durst gestillet! O, hätte ich meine Seel im Würgen ausgebildet! O, wär ein giftig Pfeil durch Lung und Herz geschlippt! O, hätte ein persisch Beil mir Hals und Stirn zerkäbt.« Und einer der Pegnitz-Schäfer besingt den Frühling mit den poetischen Versen. »Im Lenzen, da glänzen die blumigen Auen, es grünet das Feld, es lächelt die Welt, der Gärtner löst Geld.« Eine allenthalben aufgeklebte Gelehrsamkeit erhöht noch diese skurrile Wirkung und nimmt der Dichtung den letzten Rest von Ursprünglichkeit. Gryphius nennt daher die einzelnen Teile seiner Theaterstücke mit Recht Abhandlungen. Er war ein Nachahmer Senecas, der selber schon ein kalter akademischer Epigone war, und von diesem hat er wie die ganze Dramatik seiner Zeit den Hang für das Ungeheuerliche und Grässliche, den rohen Zirkuseffekt. In den Mordspektakeln, die, wie schon der Titel sagt, nichts waren als eine Aneinanderreihung von wüst und absurden Blutszenen, ist der banausische Realismus auf die Spitze getrieben. Wenn der Held sich umbringen musste, so rannte er zu diesem Zweck mit Vorliebe den Kopf gegen die Wand, weil das am gräulichsten war. Wozu die Regiebemerkung zu lauten pflegte, er fällt in Verzweiflung, lauft mit dem Kopf an die Wand, dass das Blut unter dem Hut hervordringet, welches mit einer Blase wohl gemacht werden kann. Von Mars wird verlangt, er solle auftreten, herausbrausend mit Trommelschall und Büchsenknall, mit einem blutigen Degen in der Faust, brüllend und das Maul voll Tabakrauch, den herausbläset. Vossius, einer der berühmtesten holländischen Gelehrten, der in allen Fragen der Kunst und Wissenschaft für ein Orakel galt, schlug sogar vor, man solle in der Tragödie wirkliche Verbrecher hinrichten lassen. Die Komödie beherrschte der Pickelhering, der niederländische Ableger der englischen Clowns und Vorläufer des deutschen Hanswurst. Durch ein stehendes Repertoire ebenso alberner wie ordinärer Späße, die ihren Höhepunkt erreichten, wenn er die Hosen verlor. Im Übrigen behandelte die Komödie nach Opitzens Einteilung schlechtes Wesen und Personen, Hochzeiten, Gastgebote, Spiele, Betrug und Schalkheit der Knechte, ruhmrätige Landsknechte, Buhlersachen, Leichtfertigkeit der Jugend, Geiz des Alters, Kupplerei und solche Sachen, die täglich unter gemeinen Leuten vorlaufen. Während die Tragödie Totschläge, Verzweiflungen, Kinds- und Vatermorde, Brand, Blutschande, Krieg, Aufruhr, Klagen, Heulen, Seufzen zum Inhalt hatte. Dieser Opitz, schon deshalb allgemein verhasst, weil mit ihm auf der Schule die Tortur der Jahreszahlen und Büchertitel anhebt, von seinen Zeitgenossen als Princeps Poetarum Germaniae gefeiert, war in der Tat nicht mehr als der Häuptling dieser Gilde von ledernen, eingebildeten und blutarmen Pedanten. Und auch die geistvolle und tiefdringende Ehrenrettung, die Gundolf erst jüngst an ihm versucht hat, vermag wohl die Kenntnis seiner psychologischen Anatomie zu verfeinern und zu verdeutlichen, dürfte aber im Übrigen sein schlechtes Renommee kaum aus der Welt schaffen. Er war, und daher wahrscheinlich die Treue, mit der die Schulmeister noch heute an ihm hängen, in erster und letzter Linie ein Präzeptor. Er zeigte theoretisch und praktisch, wie man dichten müsse, worunter er eine Art göttlicher Belehrung verstand, die aber bei ihm nur insoweit ergötzt, dass sie unfreiwillig belustigt. Er war also ein doppelter Schulmeister, ein Lehrer des Lehrens. Da aber den wirklichen Dichtern zu allen Zeiten beides gleichermaßen zuwider gewesen ist, sowohl Lehrer zu haben wie Lehrer zu sein, so müssen wir in ihm einen der vollkommensten Antipoeten erblicken, die jemals in die Poesie hineingeredet haben. Für die Geschichte der deutschen Sprache und Metrik mag er eine gewisse Bedeutung haben, für die Geschichte der europäischen Kultur besteht keine Veranlassung, sich mit dieser Panoptikumfigur näher zu befassen. Lieber Otto Tausig, zunächst mal vielen herzlichen Dank fürs Lesen. Haben Sie zu Egon Friedell einen persönlichen Bezug? Naja, also schon. Wir haben seinerzeit zum Beispiel seinen Einakter Goethe gespielt. Er war ein unglaublicher Mensch. Er war ja ein Schauspieler bei Max Reinhardt. Ich habe ja oft den Diener zwei Herren inszeniert und auch gespielt. Und da hat er ja den Dottore gespielt und hat ganze lateinische Passagen von sich gegeben. Das ist ein Mensch von einer Bildung, die man überhaupt nicht begreifen kann, dass in ein Gehirn diese Menge an Bildung reingeht und nicht nur einfach eine Bildung von Daten ist, sondern auch eine Verbindung dieser Sache. Also seine Geschichte der Neuzeit ist ja eine Fundgrube von Dingen, von Autoren, von denen bin ich der Allerungebildetste, aber die meisten kenne ich ja gar nicht, die er erwähnt. Das ist so unglaublich. Er vergleicht Seneca, zitiert er so hin, wie wenn es nichts wäre. Aber Seneca, da kennt man wenigstens den Namen. Aber es gibt viele, wo man nicht einmal meinen Namen kennt. Also es ist unfassbar, was dieses Gehirn gefasst hat. Und noch unfassbarer ist, wie dieses Gehirn zerstört wurde, nämlich dass die SA kam in der Hitlerzeit und er durchs Zimmer ging, aufs Fensterbrett stieg, den Vorbeigehenden unten zurief, geben Sie Acht, jetzt Vorsicht, und sprang in den Tod. Und dieses unglaubliche Gehirn war zu Ende, dieses Fassen. Und das ist etwas, was einen nicht loslässt. Und immer wenn ich durch die Gänzgasse fahre, muss ich daran denken, wie dieser Mann geendet hat. Sie haben das Wien Friedells noch erlebt. Während des Lesens ist Ihnen eine Stelle aufgestoßen, wo Friedell sehr leichthin von Rassen spricht und auch so Volks- und Nationalitätstypisierungen vornimmt, die doch sehr pauschalierend sind. Ja, also in meiner Kindheit, ich war damals, als der Hitler kam, war ich 16 Jahre alt. Ich hatte vorher viel von diesem Geniekult gelesen, dem auch Friedell oft erlegen war. Das heißt, es in dieser Zeit hat man nicht gesagt, dass die Genies, was weiß ich, Herr Goethe oder Beethoven, ganz, ganz besonders talentierte, ganz besonders gescheite, ganz besonders wunderbare Menschen sind, sondern es war ein Strich, zwischen den normalen Menschen und dieser und dem Genie. Das war was anderes, das war eine andere Welt. Ich habe damals auch viele solche Bücher gelesen, sogar Emil Ludwig schrieb Genie und Charakter, ich glaube, er war Jude. Es hat der Graphologe Strelitzka den Genie. Es war eine ganze Literatur, die den Geniekult förderte und eigentlich dann so eine Verhimmelung wie dem Hitler, das kam dem zugute. Und das war in dieser Zeit, ich muss sagen, dass ich auch davon beeinflusst war. Dann kam zum Beispiel, als der Hitler kam, war dann diese Ausstellung Der ewige Jude. Und die hat also von diesem Geniekult, der vorher auch von jüdischen Menschen gemacht wurde, profitiert. Da hieß es also, Beethoven, na gut, das ist was ganz was anderes. Mendelssohn, ja gut, der hat ganz nette Sachen geschrieben, aber ein Beethoven war er natürlich nicht. Und Heine, ja mein Gott, ja, warum denn nicht, aber Goethe war natürlich eine ganz andere Kategorie. Und so wurde ein Strich gemacht und die Genies, das waren vor allem die Deutschen, die dann sich das Recht daraus anmaßten, über andere Völker herzufallen. Ja, dem leistet Friedel gewissermaßen Vorschub, indem er auch sagt, also die romanischen Denker und Künstler, die waren Ausdruck ihres Volkes, während die Deutschen, die er dann als Beispiele anführt, Ausdruck der Menschheit gewesen seien. Das kommt heute ein bisschen unzufrieden. Das Deutsche, das aber andererseits auch wieder kritisiert an anderen Stellen, sagt, wie das eigentlich eine Nachahmung des Französisch-Italienischen etc. war, kritisiert er deutlich, aber dann ist doch wieder der Deutsche irgendwas Besonderes. Friedel huldigt einer explizit subjektiven Geschichtsbetrachtung und so nimmt er sich auch heraus, einzelne Personen besonders stark zu werten, die er entweder besonders negativ oder besonders positiv sieht. Eine dieser Positivfiguren hat auch mit Ihnen etwas zu tun, Johann Nepomuk Nesztroy. Jetzt haben wir überlegt bei den Vorgesprächen, welche Stelle wir sie lesen lassen wollen und sind natürlich zunächst naheliegend auf Nesztroy gekommen, haben aber dann festgestellt, das ist eine der trockensten Passagen des gesamten Buches. Er behandelt ihn mit einer besonderen Ernsthaftigkeit und verkneift sich jede flapsige Formulierung, was er sonst ja nicht tut, um eben zu unterstreichen, dass Nesztroy kein rein lustiger Autor war, als der er ja heute noch oft missverstanden wird. Ja, das ist natürlich vollkommen richtig. Verwundert einen aber ein wenig, gerade bei diesem wirklich humorvollen Menschen Friedel, dem man ja nicht vorwerfen kann, dass er keinen Humor hatte. Wie würden Sie Nesztroy das sehen? Naja, Nesztroy selber sagt ja dazu, über sein theatralisches Handwerk, bis zum Lorbeer versteige ich mich nicht. Gefallen sollen meine Sachen unterhalten, lachen sollen die Leute und mir soll die Geschichte Geld tragen, dass ich auch lache. Das ist der ganze Zweck. Spaßige Sachen schreiben und damit nach dem Lorbeer trachten wollen, das ist eine Mischung von Dummheit und Arroganz. Das ist gerade so, als wenn einer einen Zwetschgenkrampus macht und gibt sich für einen Rivalen von Canova aus. Also er macht da herunter sein eigenes Wirken, aber das gerade ist seine Größe. Sein Witz ist, hat immer einen Hintergrund, hat immer einen Tiefsinn, hat immer eine politische Bedeutung. Und dieses Aufstechen von Arroganz und Aufgeblasenheit, sogar die eigene, aber auch anderen Leute, das ist eine Eigenheit von Nesztroy, die einfach wunderbar ist. Sie hat einen Gang wie eine Prozession, die aus einer einzigen Person besteht. Sie haben einmal in einem Interview gesagt, dass Nestroy eine ganz große Rolle dabei gespielt hat, bei Ihrer Entscheidung, überhaupt nach Wien zurückzukehren. Also die Formulierung war, wenn ich mich recht erinnere, ungefähr, was hätte ich machen sollen, ich bin heute halt Nestroy-Darsteller. Ja, und in England, wo ich also emigriert war, hat Nestroy wenig zu sagen gehabt. Die haben das dort nicht gekannt und nicht... Und er ist auch wirklich schwer zu übersetzen ins Englische oder in andere Sprachen. Nach dem Krieg haben Sie an einem Wiener Theater gespielt, das Scala, ja, die relativ schnell, nachdem der Einfluss der Sowjetunion aus dem Land verschwunden ist, geschlossen und, um gleich Nägel mit Köpfen zu machen, auch abgerissen wurde. Ja. Dabei spielt auch ein Mensch eine große Rolle, der sehr stark in der Tradition und Tradierung mit dem Namen Friedel verknüpft ist, Friedrich Thorberg. Ja, es waren eigentlich zwei. Es war der Thorberg und es war der Hans Weigel, die beide also gegen dieses kommunistische Theater. Es war so, es war ein Theater geführt von Mitgliedern der Kommunistischen Partei, die erst nach der Khrushchev-Rede über Stalin also ihre Linientreue aufgaben und die haben also gewettert gegen, zum Beispiel hat der Weigel geschrieben, einmal als in Was ihr wollt, habe ich den Narren gespielt und da habe ich ein Lied gesungen, das eigentlich in Was ihr wollt nicht vorkommt. Und wo unter anderem, also ich habe ein Lied gesungen und eine Zeile lautete, O Kunst geknebelt von der Obrigkeit. Da hat zum Beispiel der Weigel in seiner Kritik geschrieben, können diese Kommunisten es denn nicht sein lassen, sogar in Shakespeare schon ihre kommunistische Propaganda zu machen. No, es war das 66. Sonett von Shakespeare, das ich da gesungen habe. Es war wirklich Shakespeare. Und wir waren Kommunisten, aber wir haben ja eigentlich die besten Absichten gehabt, nämlich Leute ins Theater zu bringen, die sonst nie ins Theater gehen, die sich nie über die Herren Marmorstiegen des Burgtheaters hinaufgetraut hätten, Arbeiter. Und das ist wirklich gelungen. Das Theater, ein großes Theater, war zuerst leer, als wir anfingen und am Schluss praktisch täglich ausverkauft. Also wir haben wirklich eine kulturpolitische Funktion gehabt und bin also bereue nach wie vor nicht, dort gewesen zu sein. Es ist ein wesentliches Erleben gewesen. Aber wie gesagt, Thorberg und Weigel, das waren die zwei, die also wütend gegen dieses Theater geschrieben haben. Und selbst als es aufgelöst wurde und ich schon sehr wackelig war, also keineswegs ein parteitreuer Kommunist mehr war, konnte ich in Wien kein Engagement kriegen, weil diese zwei Journalisten es unmöglich gemacht haben, dass kein Theaterdirektor wagte, dagegen aufzustehen. Es war einfach der Kalte Krieg, die McCarthy-Zeit in Wien, die genauso wie in Amerika sich ausgewirkt hat. Sie haben einmal gesagt, dass, wenn ich es recht verstanden habe, dass Sie, bevor Sie an der Josefstadt Ihren Vertrag bekommen haben, hätten Sie eine Unterlassungserklärung unterzeichnen müssen. Ja, man hat mir gesagt, mit der linken Hand unterschreibt er die Erklärung, mit der rechten den Vertrag. Direktor Stoß mir sagen lassen. Es war nicht aber nur der Direktor Stoß, es waren alle Wiener Theater. Kein Wiener Theater hätte mich zu dieser Zeit gewagt, mich zu engagieren. Ja, und ich war zwar nicht mehr linientreuer Kommunist, aber ich also das wollte ich nicht mich verkaufen. Ich wollte nicht als Bedingung zu einem Engagement mich politisch äußern in einer Richtung, wie man es gern gehabt hätte. Die Unterlassungserklärung hätte beinhaltet, dass Sie keine kommunistischen Betätigungen vornehmen. Mehr. Ich hätte mich äußern müssen gegen, also zum Beispiel Karl Parüller, der auch abgelehnt hat, Erklärungen abzugeben, um ja nur ein Engagement. Der hat an der Josefstadt gespielt, weil sein Sohn hat in der Zeitung veröffentlicht, der Vater würde sich nicht mehr vor diesen Wagen, also vor den kommunistischen Wagen, spannen lassen. Das war Grund genug, ihn zu engagieren. einmal. Aber ohne solche Erklärungen war in dieser Zeit es einfach nicht möglich, ein Engagement zu gehen. Naja, bin ich halt ins Ausland gegangen. Der Fairness halber sollte wahrscheinlich auch angemerkt werden, dass die Skala, das kommunistische Theater, auch seitens der kommunistischen Partei keine Unterstützung bekommen hat. Nein, die waren, weil wie gesagt, nach der Khrushchev-Rede über die Verbrechen Stalins waren wir sehr kritisch dem Zentralkomitee gegenüber, das ja dann später sowohl was bei der Budapester wie den Tanks aufgehört, also gegen den Tankkommunismus ihre Meinung abgegeben hatten. Wie ja zum Beispiel Ernst Fischer, also einer der führenden Kommunisten, auch diesen Panzerkommunismus abgelehnt hat. Daher war die Kommunistische Partei genauso wie der politische Gegner der Kommunisten froh, dieses Theater zusperren zu können und diese unsicheren Kantonisten von Schauspielern loszuwerden. Das heißt, die kritische Haltung, die durchaus erfolgreich war, das Theater war gut besucht, hat einfach überall angeeckt. Ja, aber mein Gott, wir sind damals zwischen den Stühlen gesessen und das ist ein ganz ehrenwerter Punkt, sich hinzusetzen. Ich habe mal gedacht, ich könnte die Welt verändern. Und zwar mit dem Kommunismus. Und dann habe ich gesehen, das funktioniert nicht. Das funktioniert dort nicht und dort nicht und dort nicht. Also mache ich etwas, was ich eigentlich als Verzweiflungstat einstufen würde. Ich finde immer noch, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo alle paar Sekunden ein Kind verhungert, dass diese Gesellschaft geändert werden müsste. Ich finde immer noch, dass wir eine Gesellschaft mit unserem Verstand, die Wirtschaft mit unserem Verstand regeln müssten. Bisher ist es immer daran gescheitert, dass die wirtschaftlichen Interessen waren immer stärker als der Verstand. Nehmen wir doch zum Beispiel die Erderwärmung. Jetzt sitzt alles beisammen und will etwas tun gegen die Erderwärmung. Aber wir werden ja sehen, ob es sich durchsetzt. Sagt man den Leuten, dein Auto macht die Atmosphäre kaputt, naja, wird man sein Auto aufgeben, nie im Leben. Also das ist ein schwieriges Problem. So, also aus der Verzweiflung heraus mit Politik in meinem Lebensalter noch etwas, ich bin jetzt fast 88 Jahre, ich werde es nicht mehr erleben, ich werde es vor allem nicht zustande bringen, dieses System des Turbokapitalismus, das ich miserabel finde, zu ändern. Also mache ich Folgendes, ich bin als Schauspieler ganz gut beschäftigt, ich spiele Filme, manche sehr dumme Filme, nur um Geld zu verdienen und das in die dritte Welt zu schicken, wo Menschen es dringender brauchen als bei uns, wo Menschen, Kinder wie gesagt, verhungern. Und wenn ein paar hundert Kinder weniger verhungern, sondern sich auf eigene Beine stellen können, in eine Schule gehen können und eine Chance im Leben haben, dann habe ich mit meinen 88 Jahren noch ein bisschen was getan, um die Welt zu verändern. Wobei ich Wert darauf lege, nicht eine Wohltätigkeitstante zu sein. Ich vergebe keine Almosen, nicht einen Groschen. An mir gehen in Indien kleine Kinder vorbei, schmutzig und bettelnd. Und ich gebe nichts. Ich gebe einem bettelnden Kind nichts, weil das am Abend einem Mafioso abgegeben werden muss, die dann unter Umständen die Kinder sogar verstümmeln, damit sie schrecklicher aussehen und besser betteln können. Nein, wir haben Projekte vom Entwicklungshilfeklub, kontrollierte Projekte, wo das Geld zur Gänze hingeht. Und das sind alles Projekte, wo Menschen sich selber auf eigene Beine stellen können, wo sie nicht almosenabhängig sind, nicht gefüttert werden, sondern selber das sich schaffen, was ein besseres Leben für sie bedeutet. Falls jetzt jemand unter den Hörerinnen und Hörern Sie unterstützen möchte bei diesen Projekten, wo könnte man sich informieren? Ich sage Ihnen lieber nicht die Kontonummer, die vergessen Sie ja sowieso, aber die Telefonnummer des Entwicklungshilfeklubs, der im zweiten Bezirk in der Böcklinstraße 44, den man sich auch anschauen kann, der ein kleines, bescheidenes Büro hat, mit 4 Angestellten, die nicht von den Spenden, sondern von extra Mitgliedsbeiträgen bezahlt werden, aber 40 bis 50 gratis arbeitende Helfer hat. Dieser Entwicklungshilfeklub, der das Geld wirklich zur Gänze dorthin schickt, wo es gehört und sich nichts unter den Nagel reißt, wie das manche Wohltätigkeitsorganisation, der hat die Telefonnummer 720 51 50. 720 51 50. Wenn Sie sich das merken, Sie werden sich freuen, dass Sie sich's gemerkt haben. Wir werden es auch auf unserer Website schreiben, im Online-Sendungsarchiv. Das ist fein. Unter o94.at dann zu finden. Gibt es da vielleicht auch eine Website von dem? Ja. Falls es jemand interessiert und er hat einen Computer, kann er natürlich die E-Mail-Adresse und die Website vom Entwicklungshilfeklub auch haben. office@eh-club mit K geschrieben, .at. Das ist die eine Adresse, office@eh-club mit K geschrieben, .at. Und die Website heißt www.eh-club.at. www.eh-club mit K geschrieben, .at. Darf ich noch mal kurz zurückgehen? Eins der ganz zentralen Ideale und eine der zentralen Ideen sowohl des Kommunismus als auch des Sozialismus, bevor er zur Sozialdemokratie verkümmerte, war der Begriff des lesenden und denkenden Arbeiters. Und in dieser Tradition waren die großen Gemeindehöfe und auch die mittleren schon in Wien ausnahmslos mit Theaterseelen ausgestattet, Rabenhoftheater und so weiter. Nach dem Krieg wurden diese Theatersäle eigentlich nicht mehr in Betrieb genommen. Sehen Sie da einen Zusammenhang, eventuell eben so die Angst vor der kritischen Arbeiterschaft? Ja, das kann sein. Wir haben aber, ich habe versucht, noch einmal die Ideale, die es wirklich gab in dem Theater, in dem Scala-Theater, auf nicht parteipolitisch gebundene Weise, aber doch auch auf politische Weise wiederzuholen, indem wir das Dario Fo Theater gegründet haben. Es hieß das Gemeindehoftheater, wo wir zwar nicht in den Sälen, von denen Sie gesprochen haben, aber dafür in den Höfen, vor allem die alten Gemeindebauten haben ja immer so Höfe, wo rundherum die Bauten sind, und das waren wunderschöne Vorstellungen. Und da haben wir Dario Fo gespielt. Dario Fo, der ein scharfer politischer Kritiker ist unserer Gesellschaft, nebenbei gesagt, er ist Nobelpreisträger, was auch nicht schlecht ist. Und das war sehr interessant, weil die älteren Arbeiter, die da kamen, die haben den Spaß, weil Dario Fo ist wie Nestroy ein großer Spaßmacher. Und die Leute haben gelacht, wenn da, sagen wir, ein Polizist schwanger als Schwangere daher kam. Und die jüngeren Leute haben die politischen Bedeutung dieser Sache besser verstanden, haben gelacht. Dann haben die Älteren manchmal die Jüngeren angeschaut, wieso sie lachen, und haben dann mitgelacht und verstanden die politische Bedeutung dieser. Das war ein Wiederaufleben dieses eigentlich der Ideale der Scala, dass wir damals mit Didi Macher und Ulf Bierbaumer gemeinsam versucht haben, noch einmal aufleben zu lassen. Ein Theater für Arbeiter. Es wurde dann später noch Jura Säufer gespielt, nach Dario Fo. Und das war eine wunderbare Sache. Und da, was weiß ich, im Karl-Marx-Hof, da waren 1800 Leute, die da zuschauten, und manche sind auf dem Balkon gesessen und haben Wein getrunken und runtergeschaut und Dario Fo gesehen. Es war ein eigenes Erlebnis. Und der damalige Kulturstadtrat Zilk, der hat das angeschaut. Das Stück von Dario Fo bezahlt wird nicht, wo es auch gegen Bürokraten Funktionäre losgewettert wurde. Und der Zilk ging nachher auf die Bühne rauf und wurde mit einem Buh-Konzert empfangen, weil er also ein Funktionär war, der Angriff war. Aber das war ein kluger Mann und hat gesagt, er freut sich, dass so viele Buh schreien, weil er hat durch seine Subvention ermöglicht, dass so viele da sind, die Buh schreien können. Und es hat den Leuten wieder gefallen. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen hat diesmal Otto Tausig. Die nächste Ausgabe dieser Sendereihe können Sie Donnerstag, den 14. Jänner 2010, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.